Zum 105. Geburtstag des Genossen Kim Il-sung fand am 17. März in der sri lankischen Hauptstadt Colombo das asiatische Sozialideologie-Seminar über die Schaffung aus eigener Kraft, Schlüssel der Souveränität statt. An der Vorderseite des Veranstaltungsortes waren die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il angebracht. Daran nahmen der Direktor, der Chefsekretär und die Vorstandsmitglieder des Asiatischen Sozialideologie-Instituts und die Chefs der Sozialideologie-Studienorganisationen in Sri Lanka teil. Und dazu wurden die Persönlichkeiten verschiedener Kreise wie mehrere Parlamentarier von Sri Lanka und der Vorsitzende des Allindischen Menschenrechtskomitees im Bundesstaat Haryana und Punjab als Ehrengäste eingeladen. Die Redner betonten, der Hauptschlüssel zur Befreiung des unterdrückten Volkes von der Ausbeutung und Unterdrückung sei das Schaffen aus eigener Kraft. Und die Sozialideologie, richtige Schnur für Frieden und Glück der Menschheit, erhielt den Weg zum Schaffen aus eigener Kraft. Weiter appellierten die Redner dazu, sich unter dem Banner der großen Sozialideologie und des Songun zum Kampf für den Aufbau einer souveränen Gesellschaft zu erheben. Auf dem Seminar wurde ein Brief an Genossen Kim Jong-un angenommen.